Buongiorno, Kommissario. Buongiorno, Bonsoir. Also dann. In den Adern des Polizeibootführers Bonsoir floss das Blut von zahllosen Generationen von Burano-Fischern. Er trug ein instinktives Wissen über Gezeiten und Strömungen in sich, das es ihm erlaubt hätte, die Kanäle der Stadt mit geschlossenen Augen zu durchfahren. Brunetti stand an Deck, den Kragen gegen den Wind und die morgendliche Kühle hochgeschlagen. Die Boote auf beiden Seiten des Kanals schaukelten in ihrem Kielwasser. Und andere, die mit frischem Obst und Gemüse von San Terrasmo hereinkamen, wichen beim Anblick des Blaulichts seitlich in den Schutz der Häuser aus. Buongiorno, Kommissario. Kommen Sie, hier liegt der Mann. Auf dem Boden sah Brunetti den Körper eines jungen Mannes auf dem Rücken liegen, dessen offene Augen ins Morgenlicht starrten. Und? Er tritt im Kanal, Dottore. Wir haben ihn rausgezogen. Wie es aussieht, ist er schon lange tot. Haben Sie die Leiche durchsucht? Nein, wir haben es für das Beste gehalten, ihn für den Arzt so liegen zu lassen. Gut, gut. Brunetti sah sich das Gesicht des jungen Mannes auf dem Boden an, das jetzt Gegenstand so vieler mitleidloser Blicke war. Ein gutaussehender Mann mit kurzem, blondem Haar, das dunkler wirkte durch die Nässe, die eine Pfütze rings um ihn bildete. Miotti, lassen Sie die Leute in den Häusern auf der anderen Seite des Kanals befragen, ob jemand etwas gehört oder gesehen hat. In welchem Zeitraum, Kommissario? In der vergangenen Nacht. Und sperren Sie hier alles ab und schicken Sie die Leute nach Hause. Die Hände des Toten waren seltsam runzlig und weiß. Ein sicheres Zeichen, dass er lange im Wasser gelegen hatte. Buon di, Guido. Ettore. Und? Sieht aus, als ob er schon lange da drin gelegen hätte. Aber du kannst es mir sicher genauer sagen. Dottor Ettore Rizzardi, der Leichenbeschauer der Stadt, wandte seine Aufmerksamkeit der Leiche zu. Als er sich darüber beugte, wurde das Zischeln der Menge noch lebhafter. Es gibt nichts weiter zu sehen. Sie können also ruhig gehen. Alle. Guido, komm doch mal her. Brunetti trat neben den knienden Arzt, der das Hemd des Toten hochgehoben hatte. Etwa 15 Zentimeter oberhalb der Taille sah Brunetti auf der linken Seite einen horizontalen Stich, an dessen Rändern das Fleisch merkwürdig graublau aussah. Das ist nicht irgendein Tourist, der zu viel getrunken hat und dann in den Kanal gefallen ist, Guido. Was könnte sowas verursachen? Ein Messer mit breiter Klinge. Und wer immer das getan hat, war entweder ein Profi oder er hatte sehr viel Glück. Wie meinst du das? Wenn der Winkel stimmt und alles deutet darauf hin, hat der Mörder einen direkten Weg zum Herzen gefunden. Keine Rippen dazwischen, gar nichts. Schon der geringste Schub, das kleinste bisschen Druck. Und der andere ist tot. Sonst noch etwas, Herr Dore? Ein gut aussehender Junge. Seine Kondition war hervorragend. Ich würde sagen, er war Sportler oder zumindest jemand, der sehr auf sich achtete. Dottor Rizzardi beugte sich über die Leiche und strich mit einer seltsam väterlich anmutenden Geste über die Augen des Toten, um sie zu schließen. Entdecke sein Antlitz, er starb jung. Untersuchst du nicht seine Taschen? Auch wenn er das in seinem Beruf schon viele Male getan hatte, widerstrebte Brunetti dieses allererste Eindringen in die Intimsphäre eines Toten immer noch. Diese erste schreckliche Machtausübung des Staates gegenüber denen, die dahingegangen waren. Ein Schlüssel, eine Fahrkarte, ein paar Münzen. Amerikanisches Geld, 25 Cent. Ja, das könnte es sein. Ein Amerikaner. Was? Die sind immer so fit, so gesund. Wenn er Amerikaner ist, erkenne ich das an den Zähnen. Lass ihn zum Boot bringen und nach San Michele rüberschaffen. Gut. Und jetzt brauche ich einen Kaffee. Die dumpfige Wärme der Bar war tröstlich und vertraut, wie auch der Geruch nach Kaffee und Gebäck. Brunetti bestellte bei Enrico einen Espresso, Miotti einen Kaffee Corretto, schwarzen Kaffee mit einem kräftigen Schuss Grappa. Wir brauchen Taucher. Wir sollen alles rausholen, was wie eine Waffe aussieht. Ein Messer, Klinge etwa 2 Zentimeter breit. Dr. Rizzardi teilt uns heute Nachmittag den Zeitpunkt des Todes mit. Sobald wir den haben, möchte ich mit Bonsoir sprechen. Wegen der Gezeiten, Kommissar? Ja. Nun fangen Sie schon mal an, sich bei den Hotels zu erkundigen, ob jemand vermisst wird, besonders ein Amerikaner. Und erkundigen Sie sich nach der Drogenszene in der Umgebung, Miotti. Wer wo dealt? Sie glauben, es geht um Drogen? Möglich wäre es. Durch die beschlagenen Fenster der Bar sah Brunetti dem Treiben auf dem Campo draußen zu. Er beobachtete die Leute, die von der Hauptbrücke kamen, die zum Krankenhaus führte. Sie sahen die Uniformierten und erkundigten sich, was los sei. Selbst nach all den Jahren Polizeiarbeit konnte Brunetti nicht verstehen, wie Menschen sich so willig in die Nähe des Todes ihrer Artgenossen begaben. Wie viel, Enrico? 5.000 Lire. Was Schlimmes, Kommissario? Ja, etwas Schlimmes. Etwas sehr Schlimmes. Die Questura lag so nah, dass es für Brunetti einfacher war, zu Fuß zu gehen, als mit der Polizeibarkasse zurückzufahren. Er ging in sein Büro, vorbei an der Schlange von Ausländern, die um eine Aufenthaltsgenehmigung oder eine Arbeitserlaubnis anstanden. Ja, Vice Questore? Etwas überrumpelt, ob der direkten Anrede oder vielleicht auch, weil er gehofft hatte, Brunetti sei nicht da oder schlafe, brauchte sein Chef, Vice Questore Patta, einen Moment, bevor er antworten konnte. Was ist das für eine Geschichte mit einem toten Amerikaner, Brunetti? Warum bin ich nicht informiert worden? Können Sie sich vorstellen, was das für den Tourismus bedeutet? Was für ein Amerikaner? Den Sie heute Morgen aus dem Wasser gezogen haben. Oh, ist der Bericht schon da? Dann war er also wirklich Amerikaner. Jetzt kommen Sie mir doch nicht so oberschlau, Brunetti. Er hat amerikanisches Geld in der Tasche, also muss er Amerikaner sein. Oder Numismatiker. Es folgte eine lange Pause. Die Brunetti sagte, dass der Vice Questore nicht wusste, was das hieß. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen mir nicht so oberschlau kommen. Wir gehen davon aus, dass er Amerikaner ist. Basta. Wir können es nicht brauchen, dass in dieser Stadt Amerikaner ermordet werden, wo es in diesem Jahr schon so schlimm um den Tourismus steht. Verstehen Sie das? Ja, Vice Questore. Kommissario, Dr. Rizzardi hat angerufen, es war ein Messer. Der Täter war Rechtshänder und das Gebiss eindeutig amerikanisches Handwerk. Sie benutzen ein anderes Material. Und wie lange hat er im Wasser gelegen? 5 bis 6 Stunden. Also zwischen Mitternacht und 1 Uhr gestorben. Er war in sehr guter körperlicher Verfassung. Kein Alkohol im Blut, keine Drogen. Und dann hat das Labor angerufen. Die Fahrkarte war durchgeweicht, aber sie wurde mit Infrarot geprüft. Na und? Woher stammt sie? Aus Vicenza. Rückfahrkarte 2. Klasse nach Venedig, gestern gekauft und für die Hinfahrt entwertet. Aber der Zug, den er genommen hat, lässt sich nicht mehr feststellen. Noch etwas? Socken, Gürtel? Die Unterwäsche ist amerikanisch, Gürtel und Socken hätte er überall kaufen können. Ich glaube nicht, dass wir mehr als die Fahrkarte brauchen, um Gewissheit zu haben. Gewissheit, Kommissario? Jeder Italiener wusste von dem Stützpunkt in Vicenza, wo Tausende von Amerikanern mit ihren Familien wohnten, auch heute noch, 50 Jahre nach Kriegsende. Die Amerikaner hatten ihre eigene Polizei da draußen, und sobald jemand das Wort Terrorismus auch nur flüsterte, konnte sehr wohl die NATO mit ins Spiel kommen, oder sogar die CIA. Eine Vorstellung, bei der Brunetti das Gesicht verzog, wenn er nur daran dachte, wie Patta im Blitzlichtgewitter baden würde, in der Berühmtheit, die deren Ankunft mit sich brächte. Brunetti hatte keine Ahnung, wie sich Terrorakte anfühlten, aber für sein Gefühl war dies hier keiner. Verbinden Sie mich bitte mit dem amerikanischen Militärstützpunkt in Vicenza. Es war schwierig, einen zuständigen Offizier ans Telefon zu bekommen, der berechtigt war, eine Auskunft zu geben. Aber nach einiger Zeit hatte man die Verbindung hergestellt. Wir haben alle Dienstposten überprüft und festgestellt, dass ein Mann heute nicht zur Arbeit erschienen ist. Ihre Beschreibung passt auf ihn. Ich habe jemanden zu seiner Wohnung geschickt. Da ist er auch nicht. Deshalb würde ich Ihnen gern jemanden schicken, der ihn sich ansieht. Wann, Captain? Der Wagen wird in etwa 1 Stunde da sein. Wir stellen ein Boot bereit. Er muss zur Friedhofsinsel fahren, um die Leiche zu identifizieren. Ist es jemand, der den Mann kannte, Captain? Ja. Ist sein vorgesetzter Offizier im Krankenhaus. Krankenhaus? Der Vermisste ist unser Inspektor für das Gesundheitswesen, Sergeant Foster. Sagen Sie mir noch den Namen des Mannes, der kommt. Captain Peters. Terry Peters. Kommissario, der Captain ist eine Frau. Und Captain Peters ist auch noch Dr. Peters. Was wurde von ihm erwartet? Fragte sich Brunetti. Sollte er sich darüber entsetzen, dass die Amerikaner Frauen in ihre Armee aufnahmen? Oder dass sie ihnen sogar gestatteten, Ärztinnen zu sein? Stattdessen beschloss er, den klassischen Italiener zu mimen, der einer Versuchung nicht widerstehen konnte, solange sie in einem Rock daherkam, auch wenn es der Rock einer Militäruniform war. Sehr gut, Captain. In dem Fall werde ich Captain Peters natürlich selbst in Empfang nehmen. Das ist sehr entgegenkommend von Ihnen, Kommissario Brunetti. Ich sage Captain Peters, Sie soll nach Ihnen fragen. Ja, tun Sie das. Sein Ton war, wie er ohne Bedauern feststellte, etwas zu harsch gewesen. Es passierte ihm oft, dass er sich durch das, was er zwischen den Zeilen herauszuhören glaubte, zu Überempfindlichkeiten hinreißen ließ. Pronto? Paola, ich muss zum Piazzale Roma und einen amerikanischen Captain abholen, der aus Vicenza kommt, um die Leiche zu identifizieren. Ah. Na, es dürfte nicht allzu spät werden, nicht später als 9. Sie soll um 7 kommen. Ja, sie. Sie ist Ärztin. Hoffentlich ist sie in beiden Rollen gut. Denn ihretwegen verpasst du Polenta mit Kalbsleber. Oh, heb mir bitte was auf. Gut. Ich füttere die Kinder ab und warte auf dich. Gut. Avanti. Kommissario, Sie wollten mich sprechen? Danilo Bonsoin mit seiner robusten, vierschrötigen Figur sah genauso aus wie einer, der auf dem Wasser lebt, aber nie auf die Idee käme, das Zeug zu trinken. Steifgliedrig, nach Jahrzehnten des schwankenden Decks, setzte er sich auf einen Stuhl. Danilo, er wurde gegen 5:30 entdeckt, bei tiefster Ebbe. Dottor Rizzardi sagt, er war etwa 5 bis 6 Stunden im Wasser, so lange war er schon tot. Aha. In dem Kanal, wo wir ihn gefunden haben, ist keine Spur von einer Waffe zu entdecken. 5-6 Stunden. Es gibt 2 Stellen, an denen es passiert sein könnte. Hinter Santa Marina eine Sackgasse, die zum Rio Santa Marina hinunterführt. Und die andere? Calle Loco. Es ist eine von diesen beiden Sackgassen, die von der Calle Lunga abgehen. Führt direkt zum Wasser. An beiden Stellen kommt nie jemand vorbei. Nicht nur um diese Zeit. Und die Gezeiten? Vergangene Nacht waren sie sehr schwach. Kein richtiger Sog. Und eine Leiche bleibt an allerlei Dingen hängen. Das macht sie langsamer. Danke, Danilo. Sagen Sie bitte den Tauchern, sie sollen an den beiden Stellen suchen. Er kam 20 Minuten vor 7 bei der Carabinieri-Station am Piazzale Roma an. Immer schon hatte er sich gewundert, warum gerade hier die Carabinieri waren. Sie hatten nichts mit dem Verkehr zu tun. Und Verkehr war das Einzige, was es hier gab. Autos, Taxis, Wohnwagen und besonders im Sommer endlose Reihen von Bussen. Erst im vergangenen Sommer war eine neue Art von Vehikel dazugekommen, nämlich die dieselbetriebenen, qualmenden Busse, die über Nacht aus einem frisch befreiten Osteuropa angerumpelt kamen. Ihnen entstiegen, von langer Fahrt und Schlafmangel gezeichnet, tausende sehr höflicher, sehr armer und sehr stämmiger Touristen, um einen einzigen Tag in Venedig zu verbringen und dann betäubt von der Schönheit, die sie an einem Tag gesehen hatten, wieder abzufahren. Terry Peters. Sie sind der Inspektor von der Polizei? Sie sah aus wie Ende 20 und hatte lockiges braunes Haar. Ihre Augen waren dunkelbraun, die Haut noch vom Sommer getönt. Wenn sie gelächelt hätte, wäre sie noch hübscher gewesen. Ich habe ein Boot hier, das uns nach San Michele hinausbringen wird. Ein Boot? Warum? Das ist die Friedhofsinsel. Dorthin ist die Leiche gebracht worden. Bonsoin lenkte das Boot in den Canal Grande. Rasch ging es mit rotierendem Blaulicht am Bahnhof vorbei und links in den Canale della Misericordia. Brunetti bemerkte, dass Captain Peters von Zeit zu Zeit tief durchatmete, um sich zur Ruhe zu zwingen. Eine seltsame Reaktion, da sie ja immerhin Ärztin war. Wissen Sie, es ist etwas anderes, wenn man den Menschen kennt. Leute in meinem Alter sterben normalerweise nicht. Haben Sie lange zusammengearbeitet? Seit einem Jahr etwa, als ich nach Vicenza kam. Er macht eigentlich alles allein. Die brauchen nur einen Offizier, der die Papiere unterschreibt. Dem man die Schuld geben kann. Ja, ja, so könnte man sagen. Aber es ist nie etwas schiefgegangen. Nicht bei Sergeant Foster. Er machte seine Arbeit sehr gut. Wir sind gleich da. Als sie neben der Leiche standen, schlug der Wärter das Tuch zurück. Terry Peters blickte in das Gesicht des Toten. Dann schloss sie die Augen und zog die Oberlippe zwischen die Zähne. Wann ist er gestorben? Kommen Sie nach draußen. Na. Bevor er recht wusste, was sie vorhatte, drängte sie sich an ihm vorbei, griff nach dem Tuch und riss es weg, sodass der Körper des jungen Mannes bis zur Taille entblößt war. Der große Y-Schnitt von der Autopsie war mit Riesenstichen zugenäht. Nicht zugenäht war der kleine, horizontale Schnitt, durch den er ums Leben gekommen war. Mike. Brunetti sah, dass ihre Augen voller Tränen waren. Aber er sah auch noch etwas anderes darin. Angst. Nackte, animalische Angst. Es ist Sergeant Foster. Ja. Was tut die Army in so einem Fall? Wir schicken die Leiche nach Hause zu seiner Familie. Ich meine die Untersuchung des Falls. Ich verstehe nicht, was für eine Untersuchung. Um herauszufinden, warum er umgebracht wurde. Aber ich dachte, es war Raubmord. Vielleicht, aber ich bezweifle es. Darüber weiß ich nichts. Für Brunetti klang es so, als glaubte sie, es würde wahr, wenn sie es nur oft und eindringlich wiederholte. Und es klang so, als würde sie unbedingt an diesen Raubmord glauben. Was war er für ein Mensch? Aufrichtig. Er war ein aufrichtiger Mensch. Worin bestand seine Arbeit? Er war Hygieneinspektor. Er war zuständig für die Wohnung, das Krankenhaus und die Botschaften. Küchenhygiene vor allem. War er viel auf Reisen? Ziemlich viel, ja. Sind Sie zusammen zu den Botschaften gereist? Ob sie seine Frage seltsam fand, konnte er nicht erkennen. Denn sie wandte sich ab und starrte aus dem Fenster. Nein. Sergeant Foster ist immer alleine gefahren. Vor ihnen tauchte der Anleger des Piazzale Roma auf. Brunetti griff nach der Leine und warf sie über den Anlegepfahl. Dr. Peters nahm wie selbstverständlich seinen Arm, als sie von Bord gingen. Danke, dass Sie gekommen sind. Keine Ursache. Ich freue mich darauf, Sie in Vicenza wiederzusehen. Aber ich... Ihre Reaktion kam plötzlich und ausdrucksstark. Und er sah kurz wieder dieselbe Angst aufblitzen, wie in dem Moment, als sie die Wunde gesehen hatte, an der Foster gestorben war. Warum? Vielleicht kann ich mehr darüber herausfinden, warum er umgebracht wurde. Brunetti ging mit müden Beinen nach Hause. Er hatte das Gefühl, den ganzen Tag von einem Boot aufs andere gesprungen zu sein, seit ihn vor 12 Stunden das erste hier abgeholt hatte. Als er die letzte Biegung des Treppenhauses erreicht hatte, roch er die Zwiebeln. Chiara würde noch wach sein, sodass er ihr wenigstens einen guten Nachtkuss geben und sie fragen konnte, ob sie ihre Hausaufgaben gemacht hatte. Bei Raphael, falls er da war, konnte er Ersteres kaum riskieren. und Letzteres wäre sinnlos. Chiara? Ciao, Papa. Na, Chiara, wirst du blind werden. Ach, Papa, ich sehe genug zum Lesen. Guido, das Essen ist bald soweit. Kommst du? Ja. Einverstanden mit einer Flasche Pinot Noir? Gerne. Wie war die Frau, Captain Doktor? Sehr jung und sehr nervös. Und sehr hübsch. Nervös? Warum? Als sie die Leiche sah, war sie völlig mitgenommen. Pass auf, die Leber brennt dann. Ich bin sicher, zwischen den beiden war was. Na ja, du hast gesagt, sie ist hübsch. Sehr hübsch und sehr verängstigt. Ich glaube, sie weiß oder ahnt vielleicht, wer ihn umgebracht hat. Oder warum er umgebracht wurde. Du hättest ihr Gesicht sehen sollen. Voller Panik. Wovor könnte sie Angst haben? Hier gibt's Nachtisch. Feigen. Oh, ich liebe dich. Du meinst, du liebst Feigen. Brunetti kam am nächsten Morgen um 8 in die Questura. Im Flur hatte sich die übliche Menschenschlange vor dem Ausländerbüro gebildet, mit vielen schlecht gekleideten und armselig beschuhten Immigranten aus Nordafrika und dem frisch befreiten Osteuropa. Er ging die Treppen zu seinem Büro im 4. Stock hinauf und las über den Mord im Corriere, in La Repubblica und im Gazzettino. Brunetti ließ sich mit der Carabiniere-Station auf dem amerikanischen Stützpunkt in Vicenza verbinden und verabredete ein Treffen ein paar Stunden später mit Maggiore Ambrogiani, dem Leiter der italienischen Polizei auf dem Stützpunkt. Kommissario Brunetti, ich bin froh, dass Sie in dieser Sache extra aus Venedig kommen konnten. Möchten Sie einen Kaffee? Hinter dem Schreibtisch stand ein Bulle von einem Mann, dessen Hals sich offen gegen den engen Kragen seines Uniformhemdes auflehnte. Nach dem üblichen Austausch freundlicher Nichtigkeiten steuerte Brunetti auf den Zweck seines Besuches hin. Ist irgendetwas bekannt über diesen amerikanischen Sergeant Foster? Gar nichts. Jedenfalls nicht bei uns. Natürlich geben die Amerikaner uns nicht die Akten, die sie über ihn haben, das heißt, wenn sie eine haben. Warum? Wissen Sie, die Amerikaner sind seit Kriegsende hier. Zu Tausenden sind sie hier, mit ihren Familien. Und weil sie so viele sind, neigen sie dazu, diesen Stützpunkt als ihren Besitz anzusehen. Sie wissen ja, wie Amerikaner sind. Wie sind sie? Es ist keine Arroganz, nicht direkt. Ich glaube, für echte Arroganz haben sie nicht das nötige Selbstbewusstsein, wie etwa die Deutschen. Es ist mehr so etwas wie Besitzdenken. Als wäre das Ganze hier, ganz Italien, ihr Eigentum. Als glaubten sie, indem sie es schützen, sei es ihres. Schützen Sie es wirklich? Wahrscheinlich haben Sie das getan, nach dem Krieg. Aber ich bin nicht sicher, ob es auf ein paar tausend Fallschirmspringer in Norditalien noch ankommt, so wie die Welt sich entwickelt hat. Sind diese Ansichten verbreitet? Ich meine, bei den Carabinieri. Ja, ich glaube schon. Aber Sie müssen auch verstehen, wie die Amerikaner diese Dinge sehen. Für Brunetti war es eine Offenbarung, einen Carabiniere so differenziert reden zu hören. Denn in Italien galten die Carabiniere als die klassischen Hanswurste, die nie etwas verstanden und deren sprichwörtliche Dummheit die ganze Nation ergötzte. Und doch saß hier einer, der versuchte, die Sichtweise anderer Menschen zu verstehen. Bemerkenswert. Ist es denn ungewöhnlich, dass man sie die Akte nicht einsehen lässt? In solchen Dingen sind sie uns normalerweise nicht so gern behilflich. Ich weiß nicht, was Sie mit solchen Dingen meinen, Maggiore. Verbrechen, in die Amerikaner außerhalb des Stützpunktes verwickelt werden. Sie machen das unter sich aus. Es sei denn, es wächst Ihnen über den Kopf. Oder ein italienisches Gesetz wurde verletzt. Dann bekommen wir einen Teil davon. Und diesmal? Da er in Venedig umgebracht wurde, gehört er Ihnen, Kommissario. Es ist Ihr Fall. Aber die Amerikaner werden mitmischen wollen. Es sieht nach Raub aus. Kommissario, wann ist denn in Venedig zuletzt jemand bei einem Raubüberfall umgebracht worden? Ambrogiani sah Brunetti fest an. Wenn er die Frage so stellen konnte, dann kannte er die Antwort. Wenn es hier passiert wäre, hätte man als Motiv Sex oder Geld annehmen können. Aber es ist nicht hier passiert, also muss der Grund ein anderer sein. Ein deplatzierter Mord, sozusagen. Ja, deplatziert. Und darum sehr interessant. Brunetti durchblätterte die Akte von Sergeant Foster, die die Amerikaner Maggiore Ambrogiani gegeben hatten. Foster war offensichtlich ein untadeliger Soldat gewesen. Kann ich mit den Amerikanern reden? Ja, ich denke schon. Wir sagen Ihnen, dass Sie der Polizeichef von Venedig sind. Der Rang wird Ihnen gefallen. Und Sie werden mit Ihnen reden. Eine Viertelstunde später wurde Brunetti in das Zimmer des amerikanischen Verbindungsoffiziers geführt. Hinter dem Schreibtisch saß ein blonder junger Mann, der kaum über 20 zu sein schien. Brunetti sah ihn an und schaute ebenso schnell wieder weg, denn der Mann schien zu leuchten, zu strahlen. Als er dann wieder hinsah, merkte er, dass es keine Strahlung war, sondern nur Jugend, Gesundheit und gute Uniformpflege. Chief Brunetti? Hallo. Captain Butterworth. Ich freue mich, dass Sie von Venedig herkommen konnten, um mit uns zu reden. Was möchten Sie wissen? Ich möchte gern wissen, wer ihn umgebracht hat. Ja, das wissen wir alle gern. Aber ich bin nicht sicher, ob unsere Informationen ausreichen, um herauszubekommen, wer es war. Brunetti bekam die gleiche Akte vorgelegt, die ihm Maggiore Ambrogiani gezeigt hatte. Hat er in der Stadt gewohnt? Sie haben doch sicher Truppenunterkünfte. Ja, sicher. Aber Sergeant Foster hatte seine eigene Wohnung in Vicenza. Haben Sie da etwas gefunden? Nein. Könnte ich sie mir vielleicht mal ansehen? Es entspricht nicht dem Dienstweg, dass Sie einfach hingehen und sich dort umsehen. Oh, mir war gar nicht klar, dass es in diesem Fall einen Dienstweg einzuhalten gibt. Ich denke, es könnte sich arrangieren lassen. Wann wollen Sie die Wohnung ansehen? Irgendwann heute Nachmittag, wenn Sie mir die Adresse geben. Ah, und den Schlüssel. Wir haben zwei Leute dort. Ich rufe an und sage Ihnen, dass Sie kommen. Der Soldat, der vor Fosters Wohnhaus postiert war, deutete so etwas an wie einen Salut, griff in die Tasche und gab Brunetti ein Schlüsselbund. Er ging hinein und bemerkte als erstes den üblichen Marmorfußboden. Die ganze Wohnung war penibel aufgeräumt. In der Küche standen ein riesiger Kühlschrank und eine riesige Waschmaschine. Es blieb gerade noch Platz für einen kleinen Tisch und zwei Stühle. An der Wand war ein Gasboiler angebracht, der die Wohnung offenbar mit heißem Wasser und Wärme zugleich versorgte. Er kontrollierte die Stereoanlage im Wohnzimmer, den PC im Arbeitszimmer, die Schränke im Schlafzimmer. Er fand nichts. Kein Kleingeld, keine Papiere, keinen Kamm. Entweder war Sergeant Foster ein sehr ordentlicher junger Mann gewesen oder die Amerikaner hatten gründlich aufgeräumt. Er ging ins Badezimmer und schaute in den Wasserbehälter der Toilette. Leer. Nochmal in der Küche ließ er seinen Blick umherschweifen. Dann schraubte er das Vorderteil des Gasboilers ab und lehnte es gegen sein Bein. Sieh mal einer an. An die Innenwand des Boilers waren zwei Plastikbeutel geklebt. Sie enthielten ein feines, weißes Pulver, seiner Schätzung nach etwa ein Kilo. Er kostete von dem Pulver und schmeckte den leicht metallischen, unverkennbaren Geschmack von Kokain. Brunetti fand in der Küche zwei Plastiktüten, verstaute die beiden Beutel mit Kokain darin und steckte sie in die Innentaschen seines Jacketts. Er schraubte die Boilerverkleidung wieder an und wischte am Boiler alle Stellen ab, die er angefasst hatte. Er sah auf die Uhr. Er war jetzt eine Viertelstunde in der Wohnung gewesen. Die Amerikaner hatten einen Tag zur Verfügung gehabt, um alles zu durchleuchten. Und er fand das Kokain schon nach einer Viertelstunde. Völlig undenkbar, dass die Amerikaner es übersehen hatten. Warum hatte man nach seinem Tod Rauschgift in seiner Wohnung deponiert? Denn das war ihm klar. Es musste später platziert worden sein. Welch besseres Motiv gab es für einen Mord als Drogen und Drogenhandel? Und welch besseren Beweis für Drogenhandel als ein Kilo Kokain, versteckt in der Wohnung eines Mannes, dem solches vorgeworfen wird? Und in was für eine Sache war dieser junge Soldat wohl verwickelt gewesen, dass man ein Kilo Kokain opferte, um die Aufmerksamkeit davon abzulenken? Und wer hatte so viel Geld, ein Kilo Kokain so ohne weiteres zu opfern? Brunetti erreichte um 3:15 den Intercity aus Mailand. Die beiden Plastiktüten wogen schwer in seinen Taschen und er ging etwas vorgebeugt, um die Ausbeulung zu kaschieren. Schließlich fand er ein leeres Abteil und fühlte sich sicher. Die Fahrkarten bitte. Wie bitte? Fahrkartenkontrolle. Oh ja. Moment, ja, die Fahrkarte. Angesichts des Schaffners in seiner Uniform sah er einen wahnwitzigen Augenblick lang seine Karriere in Trümmern und sich selbst im Gefängnis. In Venedig angekommen, stieg er in ein Vaporetto der Linie 2, ging die Treppe hinunter und durch die Kabine aufs Achterdeck, wo er allein war. Dann nahm er einen Beutel Kokain aus seiner Innentasche, fasste ihn vorsichtig an den Ecken und nestelte ihn auf. Zur Seite gewandt, wie um die Fassade des Museo di Storia Naturale besser sehen zu können, schob er seine Hand unter die Reling und schüttete das weiße Pulver ins Wasser des Kanals. Den leeren Beutel ließ er in seine Aktentasche gleiten und machte mit dem zweiten Beutel dieselbe Prozedur. Im goldenen Zeitalter der Serenissima hatte der Doge alljährlich eine umständliche Zeremonie veranstaltet. Er warf einen goldenen Ring ins Wasser des Canal Grande, um die Vermählung der Stadt mit dem Wasser zu vollziehen, das ihr Leben, Reichtum und Macht gab. Doch nie war dem Wasser bewusst ein so großer Reichtum dargeboten worden, dachte Brunetti. Ich habe hier zwei Plastikbeutel-Bouquets. Könnten Sie feststellen, ob Fingerabdrücke des Amerikaners drauf sind? Ja, Kommissario. Ich komme nachher runter und Sie sagen es mir dann, ja? Mündlich? Kein Bericht? Mündlich reicht. Sie haben mich verstanden. So etwas also. Wissen Sie, da soll jemandem was angehängt werden, um eine große Schweinerei zu vertuschen. Ich bin hinter den Schweinen her. Soll ich die Beutel verlieren, wenn ich die Fingerabdrücke habe? Welche Beutelbouquets? Brunetti überlegte, dass es besser wäre, von sich aus zu Pater zu gehen und mit ihm zu reden. Er klopfte und trat ein. Kommissar, ja? Vor dem Fenster stand, die obersten Knöpfe ihrer Bluse offen, Paters Sekretärin. Einen Schritt von ihr entfernt und gerade auf dem Rückzug ein rotgesichtiger Vicequestore Pater. Danke, Signorina. Ich lasse Ihnen die Papiere nach unten bringen, sobald ich sie unterschrieben habe. Ja, natürlich. Ja. Signor. Ja. Kommissario. Ich komme gerade aus Vicenza, vom amerikanischen Stützpunkt. Und? Was haben Sie gefunden? Nichts habe ich gefunden. Aber ich müsste noch mal hin, mit einigen Leuten reden. Ja, aber was versprechen Sie sich davon? Das war doch eindeutig ein Raubüberfall, der zu weit gegangen ist. Sie haben völlig recht. Aber ich dachte, bis wir den Täter gefunden haben, könnte es nicht schaden, wenn wir den Eindruck erwecken, dass die Quelle für das Verbrechen außerhalb der Stadt liegt. Aha, ja. Sie wissen ja, wie Touristen sind. Schon die geringste Kleinigkeit erschreckt sie und dann bleiben sie weg. Ich bin froh, dass wir da ausnahmsweise einer Meinung sind, Kommissario. Ich finde, es könnte uns hier nicht schaden, wenn wir den Eindruck erwecken, dass es eine Verbindung mit Vicenza gibt. Gut. Also gut, Brunetti, dann fahren Sie noch mal hin. Wir können einfach nicht zulassen, dass die Leute sich fürchten, nach Venedig zu kommen. Nicht wahr? Brunetti ging wieder ins Labor zu Borghese hinunter. Haben Sie etwas gefunden? Ja, auf dem einen Beutel ist ein guter Satz Fingerabdrücke. Seine? Ja. Noch andere? Ein oder zwei andere. Wahrscheinlich von einer Frau. Und der andere Beutel? Sauber abgewischt. Oder nur mit Handschuhen angefasst. Ich glaube, der erste Beutel ist vorher für etwas anderes benutzt worden, bevor die andere Substanz eingefüllt wurde. Und wofür wurde er ursprünglich benutzt? Genau kann ich das nicht sagen, aber es könnte Käse gewesen sein. Danke. Bockkäse, was haben Sie mit dem Beutel gemacht? Welche Beutel, Kommissario? Brunetti hielt es für unsinnig, am nächsten Morgen erst noch in die Questura zu gehen, bevor er nach Vicenza fuhr. Er wollte mit allen Kollegen von Sergeant Foster sprechen. Ja, Sir? Kann ich Ihnen helfen? Ich suche den Gesundheitsdienst, das Zimmer von Sergeant Foster. Er sitzt zusammen mit Bob in einem Zimmer. Und diesen Gang hier entlang, dann rechts und die dritte Tür links. Ja, danke. An der großen Pinnwand im Büro hingen Notizzettel, Dienstanweisungen und die üblichen Urlaubspostkarten. Die Postkarten zeigten entweder Minarette oder archäologische Ausgrabungsstätten. Er löste die erste vom Brett und las Grüße eines gewissen Bob von der Blauen Moschee. Sie waren an Michael Foster gerichtet. Die zweite Karte informierte ihn, dass Bob das Kolosseum toll fand. Aber die dritte, auf der ein Kamel vor den Pyramiden zu sehen war, enthüllte viel Interessanteres, nämlich, dass M und T die Inspektion in Kairo beendet hatten und am Dienstag zurückkommen würden. Mr. Brunetti, was machen Sie denn hier? Guten Morgen, Dr. Peters. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich kommen würde, um mehr über Sergeant Foster zu erfahren. Mit wem wollten Sie denn sprechen? Ich weiß nicht, mit dem, der am engsten mit ihm zusammengearbeitet hat. Was wollen Sie wissen? Zum Beispiel, ob er getrunken hat. Getrunken? Ja, Alkohol. Sehr wenig. Und wie steht's mit Drogen? Nein. Das klingt, als wären Sie sich da sehr sicher. Ich bin sicher, weil ich ihn kannte. Und auch sicher, weil ich seine Vorgesetzte war. Außerdem kenne ich seine medizinischen Daten. Der Urintest ist für alle verbindlich. Wann war der letzte Test? Ich weiß gar nicht, warum Sie das wissen wollen. Er hat nie Drogen genommen. Im Gegenteil, er war absolut dagegen. Wir haben oft darüber gestritten. Ein vierschrötiger Mann mittleren Alters in grüner Uniform kam herein. Ma'am? Sergeant, das ist Kommissario Brunetti von der venezianischen Polizei. Sir? Guten Tag. Er ist gekommen, um einige Fragen nach Sergeant Foster zu stellen. Kommissario, vielleicht kann Sergeant Wolf Ihnen einen besseren Eindruck von Sergeant Fosters Aufgaben vermitteln. Sie gingen durch makellos saubere Korridore und zahllose doppelte Schwingtüren zu Sergeant Wolfs Büro. So, nichts Großartiges, aber mein Zuhause. Bitte. Wir wollen ja nicht gestört werden. Lassen Sie mich direkt fragen. Was war Sergeant Foster für ein Mensch, Mr. Wolf? Er war ein hervorragender Soldat. Er nahm alles sehr ernst. Er war ein sehr besorgter Mensch. Ich fürchte, das verstehe ich nicht ganz. Was ihr Italiener Simpatico nennt. Foster war ein mitfühlender Mensch. Was hatte er denn genau zu tun? Er hatte sich um die Wohnungen zu kümmern. Dass die Mieter keine Schäden in den Wohnungen anrichten, dass sie sie sauber halten und so weiter. Und die Überprüfungen der Küchen in den Botschaften. Noch etwas? Nein, nichts von Bedeutung. Ich bin mir im Augenblick noch nicht sicher, was von Bedeutung ist und was nicht, Sergeant Wolf. Aber ich möchte mir ein klares Bild über seine Aufgaben machen. Natürlich, das verstehe ich. Er hatte auch darauf zu achten, dass die Schulkinder alle nötigen Impfungen bekommen. Zum Beispiel gegen Masern und Windpocken und dergleichen. Außerdem war er dafür zuständig, dass die Strahlung ordnungsgemäß entsorgt wurde und anderes Zeug, das wir nicht auf normalem Weg beseitigen können. Ja, das ist, glaube ich, so ungefähr alles. Strahlung? Röntgenstrahlung aus der Zahntechnik und hier aus dem Krankenhaus. Also das verstrahlte Material, meine ich natürlich. Und wie wird das gehandhabt? Wir haben einen Vertrag mit einem italienischen Transportunternehmer, der das Zeug einmal im Monat abholt. Das musste Mike überwachen und dafür sorgen, dass die Container abgeholt wurden. Ja, vielen Dank, Sergeant. Sie haben mir sehr geholfen. Wenn Sie noch mehr Fragen haben, dürfen Sie gern wiederkommen. Es könnte durchaus sein, Sergeant Wolf. Auf dem Korridor draußen suchte Brunetti sich seinen Weg zu dem Dienstzimmer von Dr. Peters. Ich glaube, sie ist gerade bei einem Patienten, Sir. Ah. Sie müsste bald zurück sein. Wenn Sie in Ihrem Zimmer dort warten wollen? Ja, danke. Er setzte sich und nahm irgendeine medizinische Zeitschrift von ihrem Schreibtisch in die Hand und blätterte darin herum, bis er zu einem Artikel kam, der mit Farbfotos illustriert war, die er für menschliche Füße hielt. Aber es waren derart verstümmelte Füße, wie er es noch nie gesehen hatte. Oh. Was machen Sie denn hier? Entschuldigen Sie bitte, Ihre Sachen hier. Ich wollte eigentlich mit Ihnen sprechen. Was möchten Sie wissen, Kommissario? Ich möchte wissen, warum Sie mir Ihre Reise mit Sergeant Foster nach Kairo verheimlicht haben. Ich verstehe nicht. M und T. Ja, auf der Postkarte in Fosters Büro an der Pinnwand. Das heißt doch Mike und Terry, oder? Das waren Sie und er. Es sollte keiner hier erfahren, was los ist. Warum nicht? Das ist Fraternisierung mit einem Untergebenen. Das ist verboten. Ja, aber was würde passieren, wenn die es herausbekämen? Keine Ahnung. Einer von uns wäre womöglich bestraft worden. Vielleicht sogar versetzt. Aber das ist ja wohl kaum noch von Belang, oder? Nein, leider nicht. Könnte es trotzdem Ihrer Karriere schaden? In 6 Monaten scheide ich aus der Army aus. Ich will keine Karriere machen, jedenfalls nicht in der Army. Ich will einfach raus und zurück zu meinem Leben. Ich weiß nicht genau, was hier eigentlich vorgeht, aber ich weiß, dass Sergeant Foster nicht von einem Straßenräuber mehr oder weniger versehentlich umgebracht wurde. Er wurde ermordet. Und wer immer der Täter ist, der wird in jedem Fall gedeckt. Vielleicht sogar vom amerikanischen Militär, möglicherweise noch von anderen Stellen. Haben diese Leute irgendetwas zu tun mit dem Stützpunkt? Kennen Sie, Sie sind das mächtige Leute. Ich möchte gern, dass Sie mir sagen, was Sie wissen oder vermuten. Wovor haben Sie Angst, Dr. Peters? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Bevor er nach Venedig zurückfuhr, machte er noch einen Abstecher zu Fosters Wohnung. Dieselben beiden Soldaten saßen vor dem Haus in ihrem Jeep. Sie öffneten ihm die Wohnung, aber ließen ihn nicht aus den Augen. Und so konnte er nur einen flüchtigen Blick auf den Boiler werfen. Die Schraubenschlitze, die er gestern so sorgfältig horizontal ausgerichtet hatte, waren alle leicht aus dem Lot. Jetzt wussten sie, wer immer sie waren, dass Brunetti das Kokain aus der Wohnung mitgenommen und kein Wort darüber verloren hatte. Essensdüfte begrüßten ihn, mehrere durcheinander. Ich bin in der Küche. Heute erkannte er den feinen Geruch nach Kürbis. Das bedeutete, dass Paola Risotto con Zucca machte. Erhältlich nur um diese Jahreszeit, wenn in Chioggia die dunkelgrünen, gedrungenen Barucke über die Lagune kamen. Und danach Rosso Buco mit Oliven. Wie war es in Vicenza? Es war sehr sauber. Und alle haben viel gelächelt. Aber warum sollten Sie nicht lächeln, Guido? Denk doch mal, Sie sind das reichste Volk der Erde. In der Politik müssen alle anderen sich Ihnen unterordnen. Warum sollten Sie also nicht lächeln? Na, sind wir hier auf einer Versammlung der Roten Zellen? Obwohl Sie politisch im Allgemeinen einer Meinung waren, wählte Brunetti immer die Sozialisten, während Paola eisern die Kommunisten wählte. Was hast du jetzt vor? Oh, Risotto con Zucca. Mit deinem Fall. Ich weiß es noch nicht. Abwarten, was Pater macht. Was hat denn Paters Reaktion damit zu tun? Ach du süße Unschuld. Wenn Pater mich von diesem Fall abzubringen versucht, kann ich sicher sein, dass jemand die Sache vertuscht haben möchte. Und da unser Vicequestore nur auf Stimmen von ganz oben hört, weiß ich dann auch, dass derjenige, der die Akte geschlossen haben möchte, über eine gewisse Macht verfügt. Wer zum Beispiel? Wenn das amerikanische Militär beteiligt ist, kannst du sicher sein, dass es einen politischen Hintergrund hat. Das heißt, deren Regierung ist beteiligt. Was wiederum bedeutet, die unsere auch. Und folglich Ärger. Normalerweise ging Brunetti samstags nicht in die Questura, aber an diesem Morgen tat er es, und das eigentlich auch nur, um zu sehen, wer sonst noch da war. Gut, dass Sie kommen, Kommissario. Wir haben etwas Neues. Was denn? Einen Einbruch am Canal Grande in dem großen Palazzo, der gerade renoviert worden ist, bei San Stai. Hat er diesem Mailänder gehört? Ja, Kommissario. Als er gestern Abend nach Hause kam, hat er zwei Männer überrascht, oder drei, das konnte er nicht so genau sagen. Er wurde zusammengeschlagen. Drei Bilder und Schmuck sind weg. Haben wir eine Beschreibung der Täter? Er hat sie nicht richtig gesehen. Der eine soll sehr groß gewesen sein, der andere hatte anscheinend einen Bart. Aber vor dem Palazzo saß ein belgisches Touristenpärchen und die beiden haben drei Männer herauskommen sehen. Nach der Beschreibung könnte einer Ruffolo sein. Ich denke, der sitzt im Knast. Bis vor zwei Wochen. Haben Sie den Leuten Fotos gezeigt? Ja, die großen Ohren sind ihnen aufgefallen. Und bei den beiden anderen waren sie ziemlich sicher, dass keiner einen Bart hatte. Ist der Mailänder vernehmungsfähig? Ein paar Beulen, ein blaues Auge, aber sonst geht's ihm gut. Und sein Besitz ist rundherum versichert. Ja, dann werde ich mal mit Ruffolos Mutter reden. Vielleicht weiß sie, wo er ist. Die würde doch sogar den Papst anlügen, um ihren Sohn zu retten. Übrigens, Kommissario, gestern Abend hat jemand für Sie angerufen. Eine Frau, eine Ausländerin. Ja, was hat sie gesagt? Sie sprach Englisch. Irgendetwas klang wie Basta oder Pasta. Vielleicht auch Poster.